was sie sehen und die Schauten, die glauben, was sie hören. Beste von der Wahl, Küchen, Sex, ein Irrer, der Mann, alles was er an, was er kann. Wie seine Hände in die Show. Zwei beste Chance, Rolle für Rolle, Raum. Welches Unternehmen hat es bestellt, wo ich das erreichen kann? Dies hier ist ein Schuss.